Anlage 2: Die bayerischen Monarchisten auf Abwägen. Die tägliche Rundschau schreibt Anfang Februar 1925 unter dieser Überschrift: Nachdem sie die berüchtigte, durch den Bayerischen Heimat- und Königsbund vor etwa einem halben Jahr verbreitete Schrift Großdeutschlands tausendjähriger Niedergang zum Kleindeutschland kurz charakterisiert hat, würden nach dieser Probe über den Kurs der bayerischen monarchistischen Bewegung noch Zweifel bestehen, so müssten sie durch ein vertrauliches Informationsschreiben beseitigt werden, das uns über einen Vortrag in Traunstein auf den Tisch flattert. Dort hatte in kleinem Kreise, beabsichtigt war eine große Versammlung, die aber nicht zustande kam, einer der betriebsamsten Agitatoren im östlichen Oberbayern, Oberstudiendirektor Dr. Weber in Rosenheim, der Rektor der dortigen Oberrealschule, über die Ziele des Bundes gesprochen. Lassen wir das Informationsblatt für sich sprechen. Es heißt da unter anderem: Als die offiziellen Ziele des Bundes nannte Dr. Weber: Erstens, Wacherhaltung des monarchischen Gedankens in Bayern. Zweitens, Stärkung der bayerischen Regierung in den Kämpfen um die bayerischen Sonderinteressen gegen die Reichsregierung. Drittens, Wiedereinführung der Monarchie in Bayern. Die inoffiziellen Absichten und Ziele des Bundes sind laut Äußerungen Oberstudiendirektors Dr. Weber jedoch folgenden zu entnehmen: Der Bund erstrebt durch Einführung der Monarchie in Bayern und die von ihm dadurch erhoffte staatliche und politische Ordnung vor allem den Boden für seine weiteren Ziele zu gewinnen. Diese durch den Bund herbeigeführte Monarchie soll dann als Mittel zum Zweck ausgenutzt werden und Front machen nicht nur gegen Berlin, sondern ebenso gegen Preußen. Sie soll Schutzpatronin einer partikularistisch-ultramontanen Herrschaft werden, die in der Hauptsache gegen Preußen und den Protestantismus gerichtet ist. Eingangs schon erwähnte Dr. Weber ausdrücklich, dass das Programm der Bayerischen Volkspartei voll und ganz auch das des Bundes sei und er selbst überzeugter Anhänger dieser Partei sei. In Bayern soll dann, um das Thema wieder fortzuführen, erst Duldsamkeit gegen die anderen politischen und konfessionellen Kreise herrschen, im weiteren Verlauf jedoch der Kampf gegen diese aufgenommen werden. Es muss der liberale Geist weiter Volksschichten, zum Beispiel der Intelligenz, der Beamtenschaft, der Universitäten, gebrochen werden, denn gerade dieser Geist trägt die Schuld an der viel zu liberalen Erziehung der Träger der Monarchie, und daher komme, dass diese zu liberal denken. Die Wittelsbacher seien ein seit Ludwig I. Zeit zu liberales Herrscherhaus. Dr. Weber spricht die Überzeugung aus, dass die Geschicke Bayerns nur durch eine in engster Verbindung mit der Bayerischen Volkspartei stehenden Monarchie wahrhaft gut geleitet werden können. Wie ausdrücklich festgestellt werden muss, handelt es sich bei diesem Redner nicht etwa um einen verantwortungslosen Außenseiter. Dieser Oberstudiendirektor Dr. Weber ist eine führende Persönlichkeit des Bundes. Die Übereinstimmung seiner Ausführungen mit dem vorhin erwähnten Elaborat und der bruchstückweise Abdruck des letzteren in der Bundeszeitschrift vertiefen weiterhin den Eindruck, dass die monarchische Bewegung in Bayern längst nicht mehr das ist, als was sie gutgläubigen Mitläufern vielleicht erscheint, sondern eine verkappte Filiale der Bayerischen Volkspartei, deren Ziele äußerst bedenklich sind. Unter diesen Umständen hat das Vordrängen der Gruppe Dr. Heim in der Leitung des Bundes durchaus nicht das harmlose Gesicht, das man dem Szenenwechsel gerne aussetzen möchte. Dem Bauerndoktor aus Regensburg und Spiritus Rektor der bayerischen Politik ist es ja bis heute noch nicht gelungen, sich restlos von dem Vorwurf einer bayerisch-französischen Konspiration reinzuwaschen. In der Reichshauptstadt wird man daher gut tun, der monarchischen Bewegung in Bayern ein wachsames Auge zuzuwenden. Das kostbare Gut der Reichseinheit und des konfessionellen Friedens darf nimmermehr von finsteren Maulwürfen untergraben werden.